Abschnitt 16 aus Miniaturen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Miniaturen von Karl Hauptmann. Der Traum. Mir träumte, dass ich große, weite, schwarze Flügel hatte aus Rabenfedern und durch die Nacht strich mit stummem Eulenfluge. Ich hatte die Arme weit gebreitet und die Brust atmete wie mit freiem Trunke die unberührte Finsternis der Äthergründe. Ich hatte die Arme gebreitet, als flöge ich im Jubel einer geliebten Ferne entgegen. Tiefdunkel und doch durchsichtig war der unabsehbare Äthergrund. Tief und unausgesungen die Seligkeit meines Schweifens. Ob ich gleich blind schien und nicht ahnte, dass es eine andere Welt noch gab und eine andere Finsternis. Ich hatte die Arme aufgetan, wie entgegeneilend dem Wunder der Tiefen. Ich atmete, wie der Sturm atmet. Meine Rabenfedern bauschten sich. Obwohl der Flug stumm war und die Welt stumm war und meine Seligkeit stumm und blind in den Nachtgründen und in Finsternissen hing. So schweift einer, der im Blute sein Grab hat und den die Nächte erwecken, als einen Vogel, ihm seine Freiheit und seine Schwingen weiten und seine Seligkeit geben, sie zu dehnen, dann umweht auch den Schlafenden das Wunder. Der müde Gebundene, der in Fesseln liegt, kann nicht erwachen. Der müde Gebundene träumt von Freiheit und hört die Lüfte rauschen und die tiefen Finsternisse klingen wie süße Melodien und scheinen lichter wie die Sonne und tiefer wie Seufzer der Sehnsucht, ob sie gleich hinwehen und verrauschen. Und nichts bleibt, alles wieder ins Grab sinkt und ins Vergessen. Ich strich durch die Nacht mit stummem Eulenfluge, aber die Welt war nicht stumm und leer, und meine Augen durchdrangen Wolkengebirge, die aus den Nachtgründen aufquollen. Ich hörte die Wolkengebirge heransausen, wie Reitergeschwader mit harten, reißenden Lauten. Rufe und Pfiffe und wie Gewirr und wie wildes Hundebellen. Denn ich war nun nicht mehr blind. Meine Augen waren weit aufgetan, wie Eulenaugen. Ich sah alles, ob es gleich tiefste Nacht schien. Aus welchen Abgründen die Heere rauschten, fragte ich nicht, denn ich selbst hatte eine rasende Eile, und ich jagte mit ihnen, als gelte es jetzt, den Himmel zu erobern und aus dem Abgrunde der weiten Nacht die Schätze des Lichtes heraufzuholen. Schemen, graue und grausige kamen, verhüllte in Mantelfalten, flogen neben mir, Köpfe zogen im Raume, großäugige, wie die Weisheit und schaurig wie ewige Leiden. Hu, sie sprachen Seufzer. Ach, ach, Sturmes Eile trieb mich mit ihnen zu reisen. Hände streckten sich mir, wie lilienweiche Haut kam es. Wehklagen zogen im Raume vorwärts. Ich hatte ein Felsenland unter mir, das in der weiten See lag. Ha, denke ich, dort ist ein fester Punkt. Dort. Dort ist ein Granitgebirge in die Wasser gebaut und in die Nacht. Wie Nordscheine zucken über die Gipfel und Klüfte, dass sie wie blendend liegen und die Meereswoge brüllt in bleicher Brandung in die schroffen Höhlen hinein. Keine Hütte, kein Haus, nur Nachtdunkel, um und um und die bleiche, brüllende Brandung ums einsame Eiland und die perlmutterschimmernde Schale der Finsternisse und Wasser. Ha, sprach es auch in den Wolken, die mit mir zogen in Sturmeseile. Dort ist ein fester Punkt. Husch, husch, nichts, keine Stimme, ein schemenhaftes Verwehen, ein silberner Schein, ein sich lösen wollen, ein Versunkensein, ein stilles Schweigen wie ewig, ein nie Erwachen, ein entsetzliches Gebundensein, ein müdes Daliegen im Schlafe. Ah, ah, ah, da war wieder meine Nacht. Die Stürme greifen an die Fenster und rütteln. Stimmen singen im Schornstein gräulich seufzend. Da war wieder meine Erdennacht. Ich wischte mir den Schweiß von der Stirn und staunte und horchte lange starr in die Finsternis. Eisregen trieb an die Scheiben. Wilde Wirbel durchrasten die Wintergebirge und die Täler. Da war wieder meine Nacht, aber nicht mehr meine Freiheit, dass mir von neuem die Flügel wüchsen. Ich lag an der Landstraße. Nein, so träumte ich neu. Ich fand mich wieder. Ich sah, dass es eine Winternacht war und dass im Dorfe der Sturm Schnee um die Häuser trieb. Außerdem fühlte ich, dass ich nicht tot war. Ich dachte nur wie nebenher, da drüben, in jenem Hause liege ich und schlafe. Und ich liege jetzt an der Dorfstraße im Schnee. Übrigens war der Schnee weich, wie Federn, und schien mir sehr angenehm. Du bist also gar nicht gestorben, dachte ich nur. Dabei erinnerte ich mich an allerhand, so im Laufe durch Erdgänge. Die Larven in warmen Gehäusen liegen jetzt alle in Erdgängen, dachte ich flüchtig, und jener da drüben im Schlafe hüllt sich ein. Ja, und liegt da auch in einer zerborstenen Schmutzkiste ein altes Gerippe von Mensch, der buchsgelbe Haare an der Kehle hat und die Augen verglast. Der alte Schädel will Luft, denke ich schaudernd. Und stöhnt und brüllt wie ein Stier. Es war der alte Besenbinder, der alle immer gehasst hatte. Hu, denke ich schaudernd, dass du allein an seinem Bette stehst und er jetzt dran glauben muß. Übrigens standen allerhand Leute um ihn, die ihn wie ich betrachteten. Aber die Junge in ihren schmutzigen Mantillefetzen um die Beine will nicht zugreifen, wie der Alte sich gegen die Bettwand stemmt und schreit. Und die Alte mit den verweinten Augen, eine lumpige Vettel, will sich auch nicht rühren. Aller Augen sind nur gräulich groß vor Neugier. Alle hatte er immer gehasst. Er stöhnt, er murrt halbverständliche Flüche. Rachepack, murrt er immer. Rachepack, Rachepack, nun wohnst du auch im Hasse, denke ich schaudernd. Hass hatte der Alte im Blick. Aus dem gebrochenen Auge stach es wie Hass in mein Auge. Die Kinder, die im Rauche standen in Hemdfetzen, lachten heimlich, weil es sie amüsierte, dass der alte Besenbinder brüllte wie ein Stier. Es war alles dumpf und ganz erstarrt. Aller Augen starrten vor Neugier. Nun bist du im Gemeindehause und im Hasse, denke ich immer. Ich stand auch in Hemdlumpen. Er hat alle gehasst, schrieb plötzlich das lottrige, junge Weibsbild, gellend in das Rauchdunkel, und begann wie verzerrt zu lachen. Reines Tollhausgeheul und Gebrüll, denke ich, und die krampfenden Hände des Alten. Und nichts gibt es zum Greifen, nichts hält. Die Züge des Angsterfüllten werden zu Grimassen. Alles gerät in Bewegung. Die Herumstehenden gebärden sich toller und toller. Aller Augen sind hervorgequollen. Immer rasender wird es. In immer sinnloserer Eile geht es, in immer sinnloserer Verzerrung. Die ganze Rauchstube fängt sich im Gebrüll zu drehen an, in heulendem, höhnendem Tollhausgebrüll und Gelächter, weil der Alte sich stemmt und nicht sterben will. Ich selber war ins furchtbarste Lachen geraten. Die ganze Welt geht um in dir in Gelächter, denke ich, und fühle es, wie in sinnlosem Wirbel sich jagen und jagen, rasend und gegenstandslos zuletzt, dass ich schauerte und stöhnte und Sehnsucht fühlte wie eine Krankheit. Oh, oh, oh, da, da, eine weiße Haube sehe ich, junge, milde Züge sehe ich, eine in dunklen Falten, die ein silbernes Kreuz am Kleide trägt, sehe ich. Ein Trost, denke ich. Ich starre auf das Kreuz. Im Raume steht es. Licht fällt ins Dunkel. Eine Mutter der Tränen, denke ich. Und die Verweinten in dunklen Winkeln. Husch! Die Gehässigen in grauen Lumpen, in grauer Neugier, in grauem Staunen. Husch! Husch! Der alte Besenbinder hat alle gehasst, lalle ich vor mich hin. Die Mutter der Tränen drückt ihm die Augen zu. Jemand drückte mir die Augen zu. Alles schwieg. Dann hörte ich die Flocken draußen ans Fenster streicheln. Ende von Abschnitt 16.